Was ist los mit dir, Jonas? Du sitzt da, sagst nichts, machst ein Gesicht wie Chefinspektor Brock im Spätdienst. Trinken tust du auch nicht. Was hast du? Ich mach mir Gedanken, Jakob. Ach was? Worüber? Über Philipp Marlowe. Warum er immer im Trenchcoat rumgelaufen ist. In Kalifornien, wo es nie geregnet hat. Damals, im 20. Jahrhundert. Ich sag dir was, Jonas. Du bist von der Rolle. Sah ganz so aus. Vielleicht lag's daran, dass Judith gerade ein Vierteljahr tot war. Oder dass mein letzter Fall schon 2 Monate zurücklag. Wie auch immer, mit Jonas war nicht viel los. Mit dem Casablanca auch nicht. Außer Jonas nur 2 Gäste. Alter Mann, junge Frau. Hinten in der Nische. Weißt du, was ich glaube, Jonas? Ich glaube, du bist alt. Kein Schwung mehr. Kein Pep. Du hast es schon hinter dir. So, glaubst du, Jakob? Das wollen wir doch mal sehen. Hören Sie. Ja, Sie meine ich. Und Sie auch. Haben Sie Probleme? Brauchen Sie einen Privatdetektiv. Völlig umsonst. Kostet Sie keinen Euro. Einmaliges Sonderangebot. Belästigen Sie uns nicht, junger Mann. Ja? Augenblick, Balthasar. Ein Privatdetektiv, das ist doch keine schlechte Idee. Falls Sie wirklich einer sind, Herr... Jonas. Nur Jonas. Und Jonas war wirklich einer. Genauer gesagt, der. Der Privatdetektiv. Der Einzige. Und der Letzte. In Babylon und Umgebung. Gesellen Sie sich zu uns, Herr Jonas. Nehmen Sie Platz. Ich darf mich vorstellen, Balthasar, Schauspieldirektor. Sie haben mein Theater. Nein, nein, wir sind Amateure. Ja, aber gut, Herr Jonas. Ein hervorragendes Ensemble. Wenn Sie das sagen, wo kneift die Hose? Bitte? Wo brennt's, wo piekt's? Wo drückt der Schuh? Ich verstehe. Lassen Sie mich ein wenig ausholen, Herr Jonas. Seit einigen Wochen proben wir ein Stück Hamlet, Prinz von Dänemark von William Shakespeare. Womöglich ist es Ihnen bekannt? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ganz recht, Herr Jonas. Was ist uns Hamlet und was sind wir ihm, dass wir um ihn sollen weinen? Oh, was ist denn das? Mein Taschencomputer. Sam mit Namen. Verbal. Ungeheuer verbal. Und ungeheuer gebildet. Hamlet ist für ihn ein Klacks. Ungeheuer eingebildet ist er auch. Dazu undiszipliniert, vorlaut und absolut unentbehrlich. Was würde ich machen ohne Sam? Dir zur Abwechslung mal selber was einfallen lassen, du Kleinsthirn. Das ist ein Witz. Aha. Und nochmal, ha. Zurück zu Hamlet. Aha, Hamlet, Kaka, Kotlet, Hammelkotlet. Ruhe. Hm. Wo liegt Ihr Problem, Herr Balthasar? Ja, kurz gesagt, Herr Jonas, Hamlet ist uns abhanden gekommen. Unser Hauptdarsteller. Seit 3 Tagen ist er nicht zu den Proben erschienen. Und zu Hause ist er auch nicht. Niemand weiß, wo er sich aufhält, Herr Jonas. Er ist, so hat es den Anschein, vom Erdboden verschwunden. Und ich soll ihn für Sie suchen. Oh ja, bitte. Ohne ihn, Herr Jonas, sehen wir uns außerstande, unsere künstlerische Arbeit erfolgreich fortzuführen. Wie heißt er? Domenico D'Alessandro. Wirklich? Es ist sein Künstlername. Eigentlich heißt er Dallas. Dieter Dallas. Kein sehr schöner Name, Dieter Dallas. Und der andere ist mir zu lang. Ich bleibe bei Hamlet. Haben Sie ein Bild von ihm? Ja, hier. Ein Foto von der Probe. Ach, je. Hamlet war jung, dunkel, gut aussehend. Sehr intensiv. Er wirkte, als wolle er sich aufschwingen. Hoch über die abgelatschten Bretter der Hinterhofbühne. Hoch über Babylon. Neben ihm, das war sie, Ophelia. Den richtigen Namen habe ich vergessen. Was ist ein Name? Schall und Rauch. Für mich sind Sie Ophelia. Weiß steht Ihnen. Wo wohnt Ihr Hamlet? Ich bringe Sie hin. Ich habe einen Schlüssel. Wir sind befreundet. Und ich wohne im gleichen Haus. Vielleicht auch nur im Zelt. Ein Quader auf die Schmalseite gestellt. Vergraut. Ausgefranst. 60 Stockwerke. In jedem Stockwerk 100 Kubik. Von Cubiculum, sagt Sam. Das ist lateinisch und heißt Zimmer. Ein Kubik ist kein Zimmer, ein Kubik ist ein Wohnloch. für alleinstehende Volksrentner und Innen ohne Zusatzeinkommen. 2x2x3 Meter. Alles, was der Mensch braucht. Und kein Millimeter mehr. Ich warte vor der Tür. Das müssen Sie wohl. Liege. Waschbecken. Holoschirm. Stauraum. Leer. Nein, hier ist was. Bücher. Drei Musketiere. König Salomos Diamanten. Durchs wilde Kurdistan. Seine Bücher. Er hat sie immer wieder gelesen und sich begeistert. An Abenteuern und Heldentaten, an Gefahr und Risiko. An allem, was er nicht hatte und wonach er sich sehnte. Ich verstehe. Ich verstehe sehr gut. Wie ekelschal und flach und unersprüßlich scheint ihm das ganze Träumen dieser Welt. Du sagst es, Harry. Nicht ich, Blödmann, unliterarischer. Shakespeare's William Spirne. Auch gut. Er war also Nostalgiker, unser Hamlet. Er war unzufrieden. Das Leben langweilte ihn. Deshalb ist er zu uns gekommen, sobald er saß Truppe. Aber die Schauspielerei reichte ihm nichts. Er wollte... Na bitte. In Büchern findet ein Detektiv manchmal recht interessante Dinge. Nicht wahr, Harry? Erlaube mir ergebenst, Herrn Diplom-Bibliotheksrat, an Fall Sündenbock zu erinnern. 2 Jahre sind seitdem ins Land gegangen. Ja, ja, 2 lange Jahre. Oder mehr? Shakespeare? Sam. Sam der Poet. Sam der Dichter. Sam der Reimer. Sam der Rambler. Sam der Quatschkopf. Na? Einen getürkten Notizzettel haben wir damals gefunden. In einem Krimi. Und heute... Kopie einer Holotextseite. Vom 21. Oktober 2012? Einen Tag, bevor er verschwunden ist. Anzeigen. Nur Anzeigen. Eine ist eingekringelt. Enttäuscht, unzufrieden? Auf der Suche? Das Leben hat mehr zu bieten als Plan und Programm, als Volksrente und Alltagsfrust. Leben Sie riskant, leben Sie gefährlich, leben Sie sinnvoll. Machen Sie einen neuen Anfang. Wir sagen Ihnen wie. Phonieren Sie... Ein guter Detektiv erkennt eine Spur auf Anhieb. Besonders, wenn sie ihm auf dem Tablett serviert wird. Ich phonierte und wurde für den nächsten Morgen zu einer Adresse im Zentrum bestellt. In eins der vielen lackierten Hochhäuser um den Ernst-August-Platz. Die Firma Avi Abenteuer residierte im 21. Stock. Viel Platz, viel Geld, ein großzügiger Empfangsraum, Ledersessel, die fast echt aussahen, Tierfelle und alte Waffen unter Glas. Unbezahlbare Antiquitäten. Hinter dem englischen Kapitänstisch eine perfekt gestylte Abenteurerin. Sonnenbräune, Safari-Kostüm aus Naturleinen. Ein Lächeln so offen wie die Prärie. Und so gefährlich wie der Dschungel. Sie fühlen sich von unserer Anzeige angesprochen, Herr Jonas? Ein Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht. Sie sind enttäuscht, frustriert, unzufrieden. Dieter Dalles. Er nennt sich auch Domenico D'Alessandro. Sie sind auf der Suche. Vor 3 Tagen war er bei Ihnen, am 22. Durchaus möglich, Herr Jonas. Sie glauben ja nicht, wie viele Babylonier den Wunsch haben, ihr Leben zu ändern, neu anzufangen. Und wir sagen... Sie sagen Ihnen wie. Sie Anzeige. Und was? Wie meinen Sie, Herr Jonas? Ich meine, was? Was tun Sie? Was tut die Firma A wie Abenteuer? Wir helfen, Herr Jonas. Wir weisen hin, wir beraten. Werden Sie Söldner? Oh, nicht direkt, Herr Jonas. Vermitteln Sie Jobs, gefährliche Jobs? Das kann man so nicht sagen. Erzählen Sie mir etwas von sich, Herr Jonas. Ich sagte ihr, ich sei im Krieg gewesen. Im Antarktischen Krieg, vor 7 Jahren. Beim 9. Guerillakommando auf Heuerland. Mehrmals verwundet, mehrmals dekoriert. Das hörte sie gern. Ausgezeichnet, Herr Jonas. Genau das, was wir brauchen. Erstklassiges Führungsmaterial. Wenn Sie einen Augenblick nebenan warten würden. Ich muss kurz noch Rücksprache nehmen, bevor ich Ihnen ein Angebot machen kann, das für Sie, dessen bin ich sicher, von erheblichem Interesse sein wird. Die Tür rechts, Herr Jonas. Dieter Dalles. Alias D'Alessandro. Richtig, Ihr Freund. Ich werde nachforschen lassen, ob er uns aufgesucht hat. Und ob wir ihm weiterhelfen konnten. Ein paar Minuten, Herr Jonas. Die Bar im Warteraum steht selbstverständlich zu Ihrer Verfügung. Danke. Eine großzügige Bar. Jede Menge Flaschen. Whisky natürlich. Cognac, Wodka. Aber auch Grappa und Tequila. Jonas ist altmodisch. Jonas ist Nostalgiker. Jonas hielt sich an Whisky. Scotch. Viel Scotch, wenig Wasser. Und beim Trinken machte ich mir Gedanken. Über Ophelia. Über den abenteuerlustigen Hamlet. Und über die seltsame Firma A wie Abenteuer. Ich dachte an den Krieg. Krieg? Wieso Krieg? Der Krieg ist vorbei. Noch nicht, Herr Leutnant. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Prosit, Herr Leutnant, auf den Sieg unserer Waffen. Auf den Endsieg, Leutnant. Ich bin nicht Leutnant. Ich bin Detektiv. Der letzte Detektiv. Ist Ihnen nicht gut, Herr Leutnant? Trinken Sie noch einen Schnaps, Herr Leutnant. Auf unseren obersten Kriegsherrn, seine Majestät Kaiser Wilhelm II. Hurra! Hurra! Hurra! Unsinn. Unsinn. In Babylon gibt's keinen Kaiser. In Babylon gibt's nur eine Bürgermeisterin. Und die taugt nichts. Wachen Sie auf, Herr Leutnant. Ihr Marschbefehl, Herr Leutnant. An die Westfront. Ausgestellt am 10. März 1918, Herr Leutnant. 1918? Das ist nicht wahr. Das ist alles nicht wahr. Kommen Sie zu sich, Herr Leutnant. Die Pflicht ruft. Die Front wartet. Jawohl. Ich war wieder bei mir. Ich hatte geträumt. Einen Albtraum von der Zukunft. Von einer riesengroßen Stadt namens Babylon. Und von einem Detektiv, der so hieß wie ich. Aber jetzt war ich wach. Und alles war klar. Ich wusste wieder, wer ich war. Leutnant Jonas vom Jägersturmbataillon, großherzoglich-oldenburgisches Garderegiment zu Fuß. Am 18. März 1918 unterwegs zur Westfront. Wenn Herr Leutnant gestatten, Herr Leutnant müssen aussteigen. Sind wir schon da? So gut wie, Herr Leutnant. Ab hier müssen Herr Leutnant marschieren. Welche Richtung? Da ist die Front, Herr Leutnant, wo geschossen wird. Immer geradeaus durch den Annäherungsgraben. Hals- und Bauchschuss, Herr Leutnant! Ich sah mich um. Das war also die Westfront. Tiefer Himmel, graue Wolken, graubraune Bodenwellen. Kahl, abgesehen von schwarzen Baumskeletten. Am Horizont Ruinen und Rauch. Vor mir im diffusen grauen Helldunkel rotes Flackern. Eine unwirkliche Szenerie. Ein Bühnenbild, eine Theaterlandschaft. Und dazu passend die dumpfe Musik aus den Schlünden der Artillerie. Ich setzte mich in Marsch, durch den Annäherungsgraben, vorbei an einem Flugplatz, an Wagenparks und Munitionsdepots, an Batterien, Feldkanonen, Haubitzen, an Marschkolonnen und Verwundetentransporten. Der Graben wurde tiefer, Quergräben tauchten auf, Unterstände, und dann ging's nicht weiter. Ich war da, in vorderster Linie. Da sind Sie ja endlich. Willkommen im Schützengraben, Herr Kamerad. Schluck aus der Bulle. Danke, Herr Major. Leutnant Jonas meldet sich zur Stelle. Mein Marschbefehl. Ja, schon gut. Die Fisimatenten können Sie sich sparen. Sie sind an der Front, Mann. Hier baut man keine Männchen, hier kneift man den Arsch zusammen, verstanden? Verstanden, Herr Major. Damit Sie sich gleich richtig eingewöhnen, Herr Kamerad. Sie gehen heute Nacht raus. Raus, Herr Major. Raus. Rüber auf die andere Seite. Stoßtrupp unternehmen, ein paar Tommys einsammeln. Damit wir wissen, ob die was wissen. Wissen? Was wissen, Herr Major? Na, Sie sind gut. Letzte Nacht in der Etappe ordentlich einen draufgemacht, was? Unsere Großoffensive, Mann. Operation Michael. In den nächsten Tagen geht's los. Jawohl, Herr Major. Ich gebe Ihnen ein paar gute Leute für Ihren Stoßtrupp. Alte Frontschweine, schon jahrelang draußen. Noch einen Schluck? Danke verbindlichst, Herr Major. Schlage vor, Sie peilen gleich mal die Lage, solange es noch hell ist. Befehl, Herr Major. Na doch nicht so, Mann! Der Kerl einfach seine Birne über den Rand. Was schicken die uns bloß für Heinis aus der Heimat? Und Sie sind vom Jägersturmbataillon? Jawohl. Oder vielleicht doch nicht. Plötzlich wusste ich es nicht mehr genau. Der Major, der Graben, die Sandsäcke, die Soldaten, der hängende Himmel, alles wurde unscharf. Fing an zu verschwimmen. Reißen Sie sich zusammen, Mann. Ist ja nichts passiert. Sehen Sie durchs Scherenfernrohr. Befehl, Herr Major. Also, der Strich da drüben, etwa 50 Meter weg. Das ist der Feind. Die vorderste Stellung der Tommys. Und davor die Drahtverhaue und der MG-Nester. Die Erdklumpen und vollgelaufene Bombentrichter. Die Leichen, die Ratten. Der Gestank, der Schlamm, dieses hochkünstlerische Stillleben. Ist das Niemandsland. Prägen Sie sich alles gut ein, Mann. Da müssen Sie heute Nacht durch. Befehl, Herr Major. Ja, da liegt direkt vor uns. Der abgebrochene Kirchturm am Horizont. Rechts fließt die Somme. Da, wo die verkohlten Weidenstümpfe stehen. Die Berge dahinter, Sie können sie gerade noch sehen. Das sind die Vogesen. Irgendwas stimmte nicht. Das spürte ich. Ganz deutlich. Irgendwas mit der Westfront. Und mit mir. War ich wirklich Leutnant Jonas? Wirklich im Jahr 1918? Wirklich an der Front? Und was war mit dem rätselhaften kleinen Kasten aus irgendeinem harten Material in meiner Hosentasche? Behalten, sagte mir eine innere Stimme. Auf gar keinen Fall wegschmeißen. Schweres Trommelfeuer! Der Tommy kriegt ordentlich Cartoon! Wohl bekomm's! Uhrenvergleich! Es ist jetzt 22 Uhr 18. 22 Uhr 18, Herr Major. In 2 Minuten rollt die Feuerwalze weiter nach vorn. Dann gehen Sie rüber. Jawohl, Herr Major. Gewehre und Bajonett bleiben hier. Nur Handgranaten und Spaten. Und Ihre P08 natürlich. Es ist soweit. Machen Sie es gut, Herr Kamerad. Los! Raus aus dem Graben. Mit meinem Trupp. Leise. Und leise arbeiteten wir uns vor. Durchs Niemandsland. Richtung feindlicher Graben. Plötzlich ein Knall. Ein scharfes Zischen. Eine Leuchtkugel stieg auf. Noch eine. Ein ganzer Leuchtschirm. Ich presste mich in die Erde. Versuchte, mich unsichtbar zu machen. Zwecklos. Schweres MG-Feuer setzte ein. Ich spürte einen Schlag gegen die Stirn. Dann nichts mehr. Gar nichts. Jemand hatte die Welt abgestellt. Ich kam zu mir. Stille. Dämmerung. Es wurde dunkler. Abend. Offenbar hatte ich eine ganze Nacht und einen ganzen Tag im Niemandsland gelegen. Im Schlamm. In einem Granattrichter. In Gesellschaft diverser Gliedmaßen, Eingeweide, Uniformfetzen. Jonas war noch ganz. Abgesehen von der Schramme an der Stirn, wo mich ein Splitter getroffen hatte. Ich hatte Hunger und Durst. Feldflasche und eiserne Ration hatte ich verloren. Außerdem hatte ich ein Problem. Ich war Jonas. Nur Jonas. Der letzte Detektiv. Tätig zu Babylon, Vereinigte Staaten von Europa. Im frühen 21. Jahrhundert, das wusste ich. Das stand fest. Und warum lag Jonas dann in Feldgrau an der Westfront des Ersten Weltkriegs herum? Fast ein Jahrhundert vor seiner Zeit. Das war mein Problem. In meiner Tasche war ein Ding, das Probleme lösen konnte. Ein Kästchen namens Sam. Ich holte es raus und drückte den Aktivierungsknopf. Leipzig, Rostock, Dresden, Halle, Halleluja! Sammy ist auferstanden von den Toten. Auferstanden aus Ruinen und der Kuhzunft zugewandt. Jawohl, und er ist wieder bei seinem Jonas, mit dem ist er wieder vereinigt. Theo gratias. In dulce jubilo. Jubeln kannst du später, Sammy. Jetzt wird gearbeitet. Wo sind wir? In der Wildnis, ehrfürchtigster Großmufti. Nicht allzu weit von Babypsilon. Was ist passiert? Ich war bei dieser Firma. Abi, Abenteuer. Im Warteraum. An der Bar. Der Whisky. Oh, der Whisky. Oh, du mein Halt und zuchtloser Dipsomane. Gepanscht, versetzt. Mit einer Bewusstseinsdroge. Blow your mind. Und Detektiv Jonas verwandelte sich in Leutnant Jonas im Jahr 1918. Falsch Spielwiese, weißt du noch, Sammy? Da war es ganz ähnlich. Wie hieß das Zeug? Luzi Dingsbums. Luzinon, du Franzenherren. Sowas muss im Whisky gewesen sein. Nicht nur im Whisky, euer Kurzschlüssigkeit. Speis und Trank an dieser sogenannten Westfront. Aber ja, Sammy. Und weil ich fast 24 Stunden nichts gegessen und getrunken habe... Bist du wieder klar, Kümpel. Halleluja! Halleluja, Sammy. Also, irgendjemand hat sich hier draußen in der Wildnis... Wo weder Recht gilt noch Gesetz. Genau. Da hat jemand sich ein Stück Westfront aus dem Ersten Weltkrieg nachgebaut. Über Anzeigen besorgt er sich Rekruten. Ihr Bewusstsein wird manipuliert. Durch schnöden Trank aus mitternächtigem Kraut. Dreimal vom Fluche Hekates betaut. Shakespeare. Apropos, Hamlet, ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht ist er drüben bei den Tommys. Oder hier. Dies Stücklein Arm, dies Entchen Darm. Hoffen wir das Beste, Sammy. Weiter, wie bin ich von Babylon hierher gekommen? Mittels E-Laster, euer Unbewusstheit. Durch die Wildnis, durch ein Tor. Ja, Sammy. Und? Ja, und? Ja, da verließen sie ihn. Das heißt, mich. In jenem Tore nämlich. Kaum vermag ich's über meine unschuldsvollen Lippen zu bringen. Du hast keine Lippen, Sam. Was war mit dem Tor? Elektronische Barriere. Ein gar hundsfettig Ding. So jedweden Computer, der's passiert, zum Absturz wohl mag bringen. Aber du bist doch nicht abgestürzt, Sam. Nein, und nimmermehr. Hat doch mein Herr in seiner übervollen Güte erst unlängst seinem Sammy was spendiert? Richtig. Spezielle Absturzsicherung. Nicht gerade billig. Doch lohnend, Milord Kniggebein. Sam ist nicht abgestürzt. Sam wurde lediglich deaktiviert. Und nun... Habe ich dich wieder aktiviert. Okay. Dann sei mal ein bisschen aktiver. Was hier gespielt wird... Klären wir später, wenn wir mehr Daten unser eigen nennen. Jetzt heißt's Parole Heimat. Ab dafür, soweit die Füße tragen. Einverstanden. Leutnant Jonas desertiert. Frage wie? Oh, Frage wie. So schnell wie möglich drüber tasse. Weiß ich selber. Wie, Sammy? Fluchplatz. Gestern. Fluchseuch. Der klapprige Doppeldecker. Das Museumsstück. So was soll ich fliegen? Je vous en prie, Monsieur le Marquis. Wer im 21. Jahrhundert Helikopter steuert, der wird wohl doch keine Angst haben vor einer Fokker, die 7 Anno 1918, mais non. Klar, alles ein Kinderspiel. Sich durch die Linien schleichen, den Flugplatz finden, die Wache ins Bett schicken mit dem Griff meiner Luger P08, die Maschine starten und hochziehen, im Dunkeln. Sowas macht Jonas jeden Tag, mit links. Ich war in der Luft, hoch über der Westfront. Ein sehr großes Gelände. Drumherum eine beleuchtete Mauer, nur unterbrochen von einem zweistöckigen Torhaus. Seltsam. Von unten wirkte der Horizont weit und endlos. Illusionsholos, du Blindschleicherich. ringsum an der Mauer. An der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Tante. Kommt der Mann. Wird sein, Sammy. Nicht viel los da unten. Indeed, sir. All quiet on the western front. Aua! Leuchtkugel. Und MGs. Die schießen auf uns. Luzi, da lacht der Hohn, der rote Baron. Jonas ist nicht der rote Baron, Sammy. Und du bist nicht Snoopy. Na ja. Die Maschine ist getroffen, Sam. Jedoch, sie hält sich noch. Flieg zu. Wohin? Dorthin, mein Freund, wo fern im Westen ein Widerschein den Horizont erhält. Babylon? Babylon, Heimat, Hilfe, Heimat. Schaffen wir nicht, Sammy, der Motor setzt aus. Keine Panik, flieg weiter, solange die Füße... Und dann? Dort steigst du aus. Einfach so? Kannst du machen, wie du willst, du Knallkopf. Du kannst aber auch den Fallschirm nehmen. Unter dem Sitz, Hals- und Leistenbruch. Am nächsten Tag in Babylon, zu Hause, in meinem Büroapartment. Heimkehrer Jonas war noch etwas mitgenommen, aber schon weitgehend aufgefrischt und der Zukunft zugewandt. Heim ist der Seemann, heim von der See. Na und der Jäger heim aus die Berge. Shakespeare? Halt, euer Unbilden. Robert Louis Stevenson. Wer immer das ist oder war. Hallöchen, tut uns ganz, ganz furchtbar leid. Unter der Nummer kriegst du keinen Anschluss mehr. Die lieben Menschen von A wie Abenteuer sind nicht mehr da. Die ganze Firma ist weg, perdu. A wie aufgelöst. Hallöchen, tut uns ganz, ganz furchtbar leid. Aufgelöst. Aufschlussreich. Aber nicht hilfreich. Mein Gott, Walter! Musst du denn in einer Tour hetzen, jachern und hulachen, hm? Mach mal Pause. Leg die Beine hoch, trink gemütlich eine Tasse Sojakaffee. Sammy, da draußen sterben Menschen. Da wird gebombt und geschossen. Well, life is no cherry picking. Das muss aufhören, Sam. Darum muss Jonas wissen, was da los ist. Wer dahinter steckt und die Fäden zieht. Lobenswert, euer Wohlmeinen. Außerdem hat Jonas einen Auftrag. Ah, Gott, Auftrag. Für nass, für nix und wieder nix. Das spielt keine Rolle, Sammy. Auftrag ist Auftrag. Also, machen wir einen Plan. Avi Abenteuer ist untergetaucht. Wir müssen woanders einhaken. Zurück zum Kriegsschauplatz. In die Wildnis. Ohne neue Daten? Wo lebensmüde, was? Das ist kein Plan, du Pappnase. Das ist Schrott. So, Schrott. Weißt du, was Schrott ist, Sammy? Ein gewisser Computer. Veraltet, verdreht. Verbummfiedel. Genau, der ist Schrott, Sam. Als ob du dir was Besseres leisten könntest. Korinthenkackernde Kirchenmaus. Touché. Hast du einen besseren Vorschlag? Aber immer. Bohren, du Bumsprägen. Stochern. Das Boot zum Schaukeln bringen. Vorausgesetzt, Herr Oberbootsmannsmord, bleiben stets der Tatsache eingedenk, dass er selbst einen Insassen besorgten Bootes bildet. Ne? Schon gut, Sammy. Hm. Was da draußen abläuft, ist der Erste Weltkrieg. In komprimierter Form sozusagen. Maßstäblich verkleinert. Wer ist Experte? Für Weltkrieg 1, mein Herr und Meister? Ja. Moment. Boop. Nur einen einzigen gibt's in Babylon. Sein Name Professor Morell. Historisches Institut, Philosophische Fakultät, Universität von Babylon. Professor Morell war in seinem Arbeitszimmer im Institut. Er war bereit, Jonas zu empfangen und sich anzuhören, was Jonas zu erzählen hatte. Eine fantastische Geschichte, Herr... Jonas. Nur Jonas. Sind Sie sicher, dass es sich nicht um einen Traum handelt oder um eine Halluzination womöglich? Pflegen Sie, Solipsin zu sich zu nehmen, Plastikkiff. Kleiner Fehlgriff bei der Dosierung und Sie erleben die unwahrscheinlichsten Dinge im Kopf. Das ist nicht die Frage, Professor. Nein? Und was ist, wenn ich fragen darf, die Frage? Entspricht das, was ich erlebt habe, der historischen Realität des Ersten Weltkriegs? Teils, teils, Herr Jonas. Waffengerätschaften scheinen, soweit ich das nach Ihrer Schilderung beurteilen kann, historisch zu sein, die Chronologie desgleichen. Diskrepanzen sehe ich vor allem in der Topografie. Zwischen der Somme und den Vogesen liegen gut 300 Kilometer. Ich bin also nicht ins Jahr 1918 zurückversetzt worden. Sie meinen durch eine Zeitmaschine oder dergleichen, mein lieber Herr Jonas. Sowas gibt es nur in Science-Fiction-Romanen. Ich glaube, Sie haben geträumt. Zurück ins Büro. Feierabend für heute. Es wurde schon dunkel. Hatte mein Besuch bei Morell das Boot zum Schaukeln gebracht? War nicht sicher. Aber dann, als ich meine Bürotür aufschloss, war ich sicher. Ein Schlag, ein plötzlicher, heftiger Schlag auf den Kopf. Stärke 12 auf der nach oben offenen Richterskala. Mindestens. Ich war Richthofen, der rote Baron. Ich ritt auf meinem Albatros D2 durch die Wolken und schoss den Feind daher, so wie es mir gefiel. Juja, juja. Und dann wachte ich auf. In meinem Büro. Auf dem Fußboden. Hände auf den Rücken gefesselt. Füße zusammengebunden. Ey, Kutte, mach hin! Nicht nervös werden, Alk. Spaß muss sein. Wir warten, bis die dumme Sau richtig wach ist. Und dann sagen wir dem Arsch, was wir mit ihm machen. Schnellkleber ins Maul und in den Rüssel. Und dann bescheißt er sich vor Angst. Ein Schafkutte. Und dann hältst du ihm die Birne fest, Alk. Und ich schmier ihn zu. Und dann lässt du ihn los. Und dann wirkt er und hopst rum wie angestochen. Ey, geil, Kutte. Und Stielaugen macht er. Und den Boden kratzt er auf. Und das Blut zischt ihm nur so aus den Lauschern. Und schön blau wird er. Ey, super, Kutte. Zwei Youngster. Rote Gesichter. Stoppelhaarschnitt. Goldringe in den Ohren. Hools. Hooligans. Ein Killerkommando. Ohne Laserstrahler, ohne Revolver. Mit einer Plastikflasche Schnellkleber. Billig und effizient. Ausgesprochen lebensgefährlich. Aber Jonas war auf sowas vorbereitet. Ich stöhnte und rutschte ein bisschen zur Seite. So, jetzt stand er richtig, der Bordführer mit der Leimflasche. An meinen Füßen, direkt vor dem Fenster. Ey, Kutte, der Arsch ist wach. Sam. Monsignore wünschen. Notfallplan B und F. Zu Befehl, Herr Lieutenant. Und? Scheiße! Ey, Kutte, was ist Kutte? Was war passiert? Sammy, der das Leitsystem des Büros kennt wie seine nicht vorhandene Westentasche, hatte das Licht aus und das Fenster aufgemacht. Und Jonas hatte die Knie angezogen und Killer Kutte in den Bauch getreten, worauf der rücklings aus dem Fenster flog. Nicht ganz so elegant wie der rote Baron. Vielleicht lag es daran, dass er kein Flugzeug hatte. Kumpel Alk tapste herum, wusste nicht, was er tun sollte. Sam half ihm mit seiner bekannten und beliebten Imitation einer Polizeiserie. Ey, Scheiße, die Bullen! Kannst du aufhören, Sammy. Die Luft ist rein. Und mach das Licht wieder an. Ja. Die Fesseln sind verlost. Amateure. Zur Gänze die meinige Meinung, Meister aller Klassen. Blutige Dilettanten. Was sich auf die Schnelle so auftreiben ließ. Ich bin mir ganz sicher, Sammy. Kaum war Jonas raus, hat Morell sich ans Fon gehängt und den großen Hintermann angerufen. Warum nicht hinter Frau, alter Schovi? Sagen wir hinter Person. Und die hat uns gleich die beiden Hools auf den Hals gehetzt, als Schnellschuss. Die nächsten Killer sind bestimmt schon unterwegs. Echte Profis, da gehe ich jede Wette ein. Nun denn und wohl. Brechen wir ins Horn und stoßen wir was. Was? Ja, Korrektur. Stoßen wir ins Horn und brechen wir auf. Okay, wohin? Casablanca? Na da, als Schlupfloch meines Jonas weithin bekannt, weniger empfehlenswert. Der arme Schlucker. Dito, Döspaddel. Mir fällt was ein, Sam. Hamlets Kubik ist frei. Und die Dame Ophelia hat den Rüssel. Korrektur, Schlüssel. Die Dame Ophelia war gar nicht mal sehr ungehalten, als Jonas sie zu später Stunde rausklingelte. Vielleicht hätte sie mir gern mehr gegeben als nur den Schlüssel zu Hamlets Kubik. Aber dafür war keine Zeit. Das Boot schaukelte kräftig und durfte nicht zur Ruhe kommen. Babylon, Korrektur, AY West am Schwanensee 1-9, sprich 19. Unmöglich, Sammy. Viel zu feine Gegend. Naja. Am Schwanensee wohnen die Reichen und Prominenten. Holostars, Unternehmer. Wie Martin Sesam. Produzent von Zierzwergen, weißt du noch, Sammy? Aber keine Professoren. Ihr Computer muss sich irren. Oh. Sam wiederholt. Privatadresse. Professor Morell. Babylon West am Schwanensee 19. Ende der Durchsage. Keine Diskussion. Kein Ist er jetzt beleidigt? Das macht nichts, Ophelia. Sammy wird sich schnell wieder bekrabbeln. Bitte nicht! Das macht nichts, Ophelia. Kanal, ihr Kaltschnäuzige. Bis ich am Schwanensee bin, kannst du in der Tasche vor dich hinschmollen. Danke für den Schlüssel, Ophelia. Sie hören von mir. Ja, ich würde sehr gerne mitkommen, Jonas. Nein! Ruhe da unten auf den billigen Plätzen. Kommen Sie, Ophelia. Kommen Sie, Ophelia. Ach, sei still, Computer. Klage nicht und zeig ein lächelndes Gesicht. Doch wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an. In dem Haus hätten 20 Privatdetektive leben können. Aber hier wohnte nur ein Professor. Allein. Keine Frau, kein Mann, kein Kind, keine Beziehung. Allein in einem Luxusambiente, das 20 Detektive sich nie hätten leisten können. Echt Holzmöbel, echt Ölbilder, echt Glasvitrinen voll echt Porzellan, echt Wollteppiche, echt antik. Vielleicht hat er echt geerbt. Echt hat er nicht echt. Schön, dass du wieder bei uns bist, Sammy. Ah, bin ich schon lange, du Blobskopf. Ihr wärt gar nicht ins Haus gekommen, hätte Sam euch nicht das Sicherheitssystem aus dem Weg geräumt. Nett von dir. Die Servorobots habe ich auch gleich lahmgelegt. Wunderbar. Dann haben wir es nur mit Morell zu tun. Mhm. Hier schläft er, der Schnarchsack. Hinter dieser Tür. Wecken wir ihn auf, Jonas? Das macht Sammy. Los, Trompete von Jericho. Oh, Kacke. Attacke! Auch Morells Nachtgewand war vermutlich echt antik. Aus dem Ersten Weltkrieg. Lang, weiß, mit Rüschen. Sein Träger war erst verwirrt, dann empört. Darunter lag Angst. Und ein ausgesprochen schlechtes Gewissen. Sie mit Ihrer fixen Idee, lassen mich in Frieden. Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Das ist nicht die Frage, Professor Morell. Die Frage ist, was wissen Sie über die Pseudo-Westfront draußen in der Wildnis? Verlassen Sie mein Haus, Sie und dieses Weibstück. Auf der Stelle! Sie wollen also nicht reden, Professor. Gut. Wir steigen um. Auf Boxhandschuhe und harte Bandagen. Sie dürfen mir nichts tun. Sie sind nicht die Polizei, Sie sind nur Privatdetektiv. Ach ja, hören Sie mal zu, Morell. Wenn die Kripo Sie ins Gesicht haut, ist das legal. Wenn ich Sie ins Gesicht haut, ist das... Illegal. Absolut illegal. Jawohl, illegal. Aber es tut genauso weh. Vielleicht noch mehr. Und mich stört es nicht. Jonas ist ein ziemlich illegaler Typ. Ich sage nichts. Kein Wort, wenn Sie mich totschlagen. Warum nicht? Morell übertrieb. Totschlagen wollte ich ihn nicht. Foltern auch nicht. Obwohl Sammy mir ein paar raffinierte Methoden vorschlug. Es ging auch anders. Bringt Gewalt gegen Personen sie nicht zum Erfolg, so empfiehlt sich in manchen Fällen Gewalt gegen Sachen. Sagt das kleine Handbuch für Privatdetektive und solche, die es werden wollen. Gewalt gegen Sachen. Schöne Sachen. Teure Sachen. Echt antike Sachen. Obergutachter könnten einen Ölschinken ankokeln oder den Perser zu derolipwerten Füßen. Macht auf Sie alles keinen Eindruck, Morell. Wenn ich mir die komischen Porzellanmännchen vornehme, hier in der Glasvitrine. Um Gottes Willen. Na bitte, direkt ins Schwarze. Meine Meistersammlung. Mein Gott, das war ein echter Händler. Weiter so. Aufhören. Bitte hören Sie auf. Ich sage Ihnen, was Sie wissen wollen. Aber ausführlich. Und das tat er. Ausführlich. Mit allen Einzelheiten. Wenn er mal zu lange Pause machte, brauchte Jonas nur nach einer Porzellanfigur zu greifen. Dann lief's wieder. Die Westfront, sagte Morell, war ein Spielbrett, an dem zwei Spieler ein Kriegsspiel spielten. Mit scharfen Waffen. Und lebenden Soldaten. Zwei superreiche und supermächtige. Frau Astoria Waldorf. Chefin der Multifirma Multifarm. Kennen wir gut. Was, Sammy? Mhm. Fall Spielwiese. Oh, Herrscher aller Fakten. Und Herr Adolf Behringer. Besitzer und Präsident von Supermedia. Supermedia kennen wir doch auch, wenigstens indirekt. Siehe Fall Megastar, Juli 2011. Warte, Morell. Sie sind doch wohl nicht müde? Nein, nein. Also beide haben das Gelände erworben und ausgebaut, schon vor ein paar Jahren. Von Frau Waldorf stammt die Droge. Die Droge, die das Bewusstsein der Spielfiguren beeinflusst, wenn ich mal so sagen darf. Luzinon, habe ich mir doch gleich gedacht. Was denn du, Dummfirmen? Behringer stellt die medientechnische Ausstattung, die fernlenkbaren Mikrocams, die den Krieg aufnehmen, Bild und Ton, und in den zentralen Gefechtsstand übertragen und die Leitung von der Zentrale zu den Kommandeuren unten. Da kommt also der Befehl von oben und unten wird angegriffen und verteidigt, geschossen, besiegt und verloren. Trommelfeuer, Grabenkampf, Tote, Verwundete. Warum gerade der Erste Weltkrieg, Professor? Meine Idee, Herr Jonas, der Erste Weltkrieg. Das war noch ein Krieg, Herr Jonas. Der Krieg der Kriege, extreme Bewährung, Mann gegen Mann, Opfer, Frontgeist. Dreck, Blut, Angst. Genau, Herr Jonas. Wissen Sie, Waldorf und Behringer haben beide einen gewissen Hang zum, nur ja, zum primitiven, atavistischen. Sie wissen, dass sie Wirtschaft und Politik in Babylon, in ganz Europa entscheidend mitbestimmen, aber dieses Wissen genügt ihnen nicht. Sie wollen ihre Macht spüren, direkt sie auskosten, physisch erleben, sehen, schmecken, berühren. Und Sie, Morell, was ist Ihre Rolle in diesem Spiel? Nein, nicht. Die Herrschaften haben mich als historischen Berater engagiert, als Gutachter und Schiedsrichter. Einträglicher Job, wie man sieht. Wo ist der zentrale Gefechtsstand? Na? Draußen, direkt am Kriegsschauplatz im Torhaus. Aha. Ja, dann wollen wir mal. Und was machen wir mit ihm, Jonas? Morell nehmen wir mit. Sonst ist er gleich am Fon und warnt seine Brötchengeber, wie heute Nachmittag. Außerdem kommen wir mit ihm sicher leichter in die Zentrale. Als Berater haben Sie doch wohl eine Passscheibe, Morell. Er hat noch was, der schäbige Schreibtischtäter. Eine E-Limousine in der Garage hinterm Haus. Der zentrale Gefechtsstand war ein weiter fensterloser Raum. Ein Raum, der das ganze obere Stockwerk des Torhauses ausfüllte. In der Mitte standen zwei gewaltige Konsolen mit Mikrofonen, Knöpfen, Reglern. Dazwischen erhob sich eine Wand, beidseitig bestückt mit zahllosen Monitoren. An jeder Konsole saß ein Spieler, angespannt, konzentriert. Keiner der beiden sah auf, als ich die Tür öffnete und wir leise den Raum betraten. Auch Morell war leise. Notgedrungen. Er hatte die Mündung meines Laserstrahlers im Rücken. So, werter Kollege, nun sehen Sie mal zu, wie Sie meinen Durchbruch stoppen. Und noch einen kleinen Gasangriff obendrauf. Rückkreuz, werter Kollege. Um eine Frontbegradigung komme ich da wohl kaum herum, werter Kollege. Aber triumphieren Sie nicht zu früh. Meine Tanks sind in Kürze einsatzbereit. Wie schön. Hals- und Bauchschuss allerseits. Jonas, Sie sind nicht tot? Wie Sie sehen, Frau Waldorf. Ich habe den Ersten Weltkrieg überlebt und Ihre Hooligans auch. Stellen Sie mir Ihren Freund vor. Freund? Der Herr ist das genaue Gegenteil. Mein alter Feind Adolf Behringer. So habe ich mir einen obersten Kriegsherrn immer vorgestellt. Alt, fett, glatze. Wie läuft's denn so, Herr Behringer? Danke, Mist. Meine Truppen haben gerade einen kleinen Rückschlag erlitten. Offensive Michael, Herr Behringer. 21. März 1918. Dieter. Nein. Oh Gott. Oh, er ist tot. Na endlich. Hamlet. Gefallen. Zerrissen von einer Handgranate. Und Ophelia hatte zugesehen. Auf dem Monitor. Damit war mein Auftrag erledigt. Aber noch nicht der Fall. Jonas hatte noch was zu erledigen. Kein Grund zum Jammern, meine Liebe. Ihr Freund hat gekriegt, was er wollte. Ein kurzes, intensives Leben. Gefahren, Abenteuer, Risiko. Einen schrecklichen Tod. Der gehört dazu, zwangsläufig. Wenn Sie es nur richtig sehen, haben wir ihm einen Gefallen getan. Der Gesellschaft übrigens auch. Indem wir sie von Menschen wie ihm befreien, von Störenfrieden, unruhigen Elementen, nicht angepasst. Wahre Wohltäter der Menschheit, Sie beide. Ob so hohes Lob erheben wir keinen Anspruch, Jonas. Wir sind Spieler. Wir spielen. Wir frönen unserer Leidenschaft. Am Anfang haben wir Schach gegeneinander gespielt, Beringer und ich. Ja, dann kamen klassische Kriegsspiele im Sandkasten, elektronische Simulationen. Gladiatorenkämpfe im Kolosseum haben wir veranstaltet, Duelle gesponsert. Aber das war alles nicht das Wahre. Es war nur Ersatz, nur als ob. Bis wir auf die Idee kamen, richtig Krieg zu spielen. Im großen Stil. Mit ganzen Armeen lebendiger Spielfiguren. Ein erhabenes, ein ungeheures Gefühl. Wir spielen Schicksal. Wir sagen, es werde und es wird. So ist das. Darf ich auch mal das Mikro? Na ja, da. Mit Wonne, Uno, mein Berthold von Suttner. Ding, Dong, Ping, Pong, King, Kong. Die Waffen nieder. Jetzt spielte Jonas Schicksal. Und zwar gründlich. Drei Befehle gab ich den Soldaten auf beiden Seiten der Front. Die Kampfhandlungen einstellen. Nichts essen und nichts trinken. Den Kriegsschauplatz verlassen und nach Hause gehen. Ich schaltete die Holos an der Mauer aus und wartete. Mit Ophelia, mit Waldorf, Beringer, Morell. Stundenlang. Bis sich auf den Monitoren nichts mehr rührte. Sie sind ein Spielverderber, Jonah. Das Spiel ist noch nicht zu Ende, meine Herrschaften. Das Spiel geht weiter. Jawohl! Wie denn? Es sind doch keine Figuren mehr auf dem Feld. Wir schicken neue raus. Sehen Sie, zu allen Zeiten hatten alle Soldaten einen Traum. Dass die, die den Krieg wollen und dabei führen, ihn selbst auszutragen haben. Ein Ziel auf ewig bis zu wünschen. Shakespeare. Sie meinen doch wohl nicht... Doch, er meint. Ich meine. Sie gehen raus, Frau Waldorf. Herr Beringer. Und Ihren Zahnprofessor nehmen Sie mit. Und zwar hurtig. Sie wollten natürlich nicht. Aber Sie mussten. Wir fütterten Sie mit Frontrationen. Aus dem Kommissariat, unten im Torhaus. Und als die Droge Sie ins Jahr 1918 versetzt hatte, trieb ich Sie aufs Schlachtfeld. Ich machte das Tor hinter Ihnen dicht und stellte die Holos wieder an. Viel Vergnügen. Waffen würden Sie mehr als genug finden. Wir fuhren zurück nach Babylon. Ophelia war stumm und traurig. Jonas dachte nach. Ob er sie trösten sollte? Und wie? Und Sammy? Der deklamierte. Von Taten fleischlich, blutig, unnatürlich, zufälligen Gerichten, blinde Mord, von Toden durch Gewalt und List bewirkt und Plänen, die verfehlt zurückgefallen, auf der Erfinderhaupt. Der Rest ist Schweigen. Bleh.